Hallo, ich bin es, das schlechte Gewissen des Podcastes Kopf und Herz. Ich möchte mich einmal wieder zu Wort melden. Ja, und deswegen gibt es eine Folge des Podcastes Kopf und Herz. Wer hätte das gedacht? Angesichts dessen, dass ich so lange keinen Podcast mehr gemacht habe, wird dieses auch wieder wahrscheinlich von der Qualität her nicht so gut sein, aber das soll mich nicht daran stören, mal wieder versuchen hineinzukommen ins Podcasten und euch was durchzuschicken. Und da ich das jetzt auch mit der Themenwahl sehr schwer fand, werde ich euch einfach so ein bisschen was erzählen, was mir so eingefallen ist, was zum Thema Lesben-Podcast passt. Ihr habt ja in letzter Zeit meistens so Fundstücke aus dem Internet bekommen. Ich habe auch mir überlegt, dass ich am liebsten auch Text machen würde, damit man so ein bisschen auch einfach über bestimmte Begriffe zu bestimmten Podcasts von mir kommt, weil ich denke, also wenn ich auf Podcasts gehe, auf Websites, dann mache ich das auch so und ich klicke auch nicht auf Oktober 2007 oder so und gucke mir deinen Podcast an. Deshalb werde ich das versuchen. Jedenfalls der Tag für diesen Podcast heute, der ist keine Ahnung was. Ich wollte euch jedenfalls ein paar Sachen erzählen. Und zwar wollte ich euch berichten von dem Out-Magazin des Jugendnetzwerkes Lambda, auf das ich gestoßen bin und das ihr vielleicht auch noch nicht kennt und das ich auch nicht kannte, was aber wirklich gut ist. Lustig, ich bin darauf gestoßen, da ich bei uns an der Mülltonne unten im Haus stand und Papiermüll weggebracht habe und da habe ich doch so schwul-lesbische Sachen in der Mülltonne gesehen. Da dachte mir, woher kommen die denn? Und dachte mir, habe ich einen lesbisch-schwulen Jugendlichen in der Nachbarschaft? Aber wir nehmen doch an, dass es eher von diesem Projekt, das neben uns im Erdgeschoss seine Räume hat, sein wird. Jedenfalls lag bei uns das Out-Magazin in der Papiermülltonne. Und dann habe ich das herausgenommen und das ist wirklich ein richtig gutes Magazin. Das gibt es, glaube ich, für 7 Euro kann man das als Nichtsmitglied bei Lambda bestellen. Und also das Layout ist gut, die Texte sind gut, informativ, also wirklich super. Ich werde euch einen Link dazu reinstellen, wie ihr da dran kommt. Und ist bestimmt für junge Lesben interessant, auch für junge Schwule. Aber wir fanden es auch interessant zum Lesen. Oder ich lese nach wie vor darin. Übrigens gibt es auch noch so was anderes. Ich werde dazu auch den Link reinstellen. Das wollte ich euch auch noch sagen. Es gibt auch von Ilga Europe einen Newsletter, der kostenlos ist, der ebenfalls interessant ist, der aber auf Englisch ist und der ein bisschen auch vom Vokabular her vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber man kann auf jeden Fall sein International LGBT-Vokabular auf Vordermann bringen, wenn man diesen Ilga Newsletter liest. Ich werde euch auch dazu den Link reinstellen. Den kann man sogar ganz kostenlos bekommen. Also über diese zwei Publikationen, auf die ich gestoßen bin, oder die eine kenne ich schon länger, den anderen fand ich wirklich super und das wollte ich einfach euch sagen und wollte nicht schon wieder bloß einen Podcast, einen Blog-Eintrag machen und wollte deswegen auch einen Podcast gleich mitmachen. Dann wollte ich euch erzählen, wie ich diesen zweiten, also es gab ja einen zweiten Zerstörung des Homo-Mahnmals hier in Berlin und ich habe davon ehrlich gesagt, also das Erzählenswerte dazu ist, dass ich das nicht mitbekommen habe. Also ich habe es so mitbekommen, dass ich die E-Mail zur Demo deswegen einfach gelöscht habe. Genauso wie ich die E-Mail zur Demo deswegen gelöscht habe, weil es schon wieder einen Übergriff in Berlin gab auf Schwulen, also auf ein schwules Pärchen. Und ich fand einfach die Neuigkeiten so deprimierend und dachte mir, nee, ich kann mich jetzt mental nicht damit belasten und habe die gelöscht und mich überhaupt nicht damit befasst. Und das ist dann wohl das zweite Stadium dessen, wie man damit umgeht, indem man, ich gehe gerade eben damit so um, dass ich einfach diese Nachrichten aus meinem E-Mail-Account lösche und denke, ja, es belastet mich zu sehr. In was für einer Scheißwelt leben wir eigentlich? So. Dann wollte ich euch berichten, dass ich in letzter Zeit immer mal wieder was gesucht habe zu Butch-Femme-Sachen. oder Fam oder wie man immer sagt. Ich sag Butch Fam. Und da relativ unfündig geworden bin, und das finde ich auch eine erzählenswerte Sache, dass es irgendwie, es gibt ein paar Portale im Internet, die finde ich aber alle sehr, sehr unspannend. Und was ich noch viel schader finde, als ich finde, also das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, ich finde diese Ästhetik von Butch Fam total attraktiv. Und ich finde, es gibt überhaupt nichts dazu. Also was es gibt, sind Dragking-Sachen. Es gibt Dragking-Bücher, finde ich. Also ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr einen heißen Tipp für mich habt. Aber was ich finde, es überhaupt nicht gibt, sind irgendwie Butch-Bücher oder Fam-Bücher. Irgendwie diese Ästhetik in der Lesben-Szene ist, finde ich, ziemlich unterrepräsentiert. Und ich wollte euch auch eine kleine Begriffserklärung oder meine neuesten Begriffe, die ich zu der Butch-Fam-Sache gefunden habe, sind die Begriffe Stud oder Studs. Das sind maskuline Lesben, würde ich jetzt mal so sagen. Und es wird vor allen Dingen gebraucht in USA und da in der afroamerikanischen Szene. Also es gibt da auch, wenn ihr da mal auf YouTube geht, gibt es ganz interessant, das wollte ich, denke ich auch, das passt zu einem Lesben-Podcast, deswegen berichte ich euch das. Es gibt ganz interessante Clips, also die Clips sind eigentlich weniger interessant, aber es ist ein bestimmter Einblick in eine bestimmte Butch-Fam-Szene, die ich so nicht kenne in Deutschland. Also zum Beispiel irgendwie eine ja, und da gibt es so eine Butches, die nennen sich eben Studs und sind meistens so, also die, wo man da im Internet sieht, ich bin Schwabe, die sind meistens so jüngere Baby-Butches, würde ich die mal nennen. Und wirklich sehr interessant. Und da gibt es lustige Diskussionen in den USA, ob man denn überhaupt mit ob schwarze Lesben mit weißen Lesben überhaupt ausgehen können und ob Studs oder Fams mehr Geld verdienen. Und also ganz interessant, an welchen Grenzen da diskutiert wird. Es gibt auch einen anderen Begriff, der heißt Boy. Ich schreibe mal B-O-I, was auch ein US-amerikanischer Begriff ist für Butch oder für Transmänner oder irgendwelche Maskulinitäten. Das wollte ich euch weiterhin erzählen. Genau, und das waren eigentlich auch schon alle Sachen auf meiner Liste. Ach nein, als Schmankerl wollte ich euch das einzige Bild, was ich gefunden habe, was ich schön fand zum Thema Butch Fam Ästhetik, das werde ich euch auch reinsetzen, ist natürlich aus, ich schätze mal, 20er Jahre oder sowas. Also eine Zeit, in der das viel, viel üblicher war ich glaube ich. Das werde ich euch reinsetzen, das ist super attraktiv, das ist super schön anzusehen. Und über dieses Thema bin ich dann auf Pilotinnen gekommen und ich werde euch ein paar Bilder von sexy Pilotinnen noch reinstellen. Genau, das war's. Ich wünsche euch viel Freude beim Pilotinnen angucken und werde mich wohl hoffentlich in nächster Zeit wieder öfters bei euch melden. Genau, macht's gut und viel Spaß beim Pilotinnen gucken. Tschüss!